Mit der Herausgabe der ersten Nummer der Zeitschrift Munna Jeonseon, Kulturbereich, mit dem Porträt vom Genossen Kim Il-sung, dem unvergleichlichen Patriot und Wohltäter für die Befreiung des Vaterlandes und mit dem unvergänglichen revolutionären Preislied, das Lied auf General Kim Il-sung vom 25. Juli zu C35 1946, wurde in der TVRK die Gründung des Verlages für Literatur und Kunst vor aller Welt verkündet. In den vergangenen 70 Jahren verstärkte und entwickelte sich dieser Verlag unter der klugen Leitung der Partei der Arbeit Koreas und des Führers zu einer mächtigen literarisch-künstlerischen Publikations- und Propagandabasis, veröffentlichte literarisch-künstlerische Bücher, Zeitungen und Zeitschriften von mehr als 4500 Sorten, einschließlich der Romanzyklen, und trug damit zur Verteidigung und Propagierung der Politik und Linie der Partei für Literatur und Kunst und zur ideologisch-kulturellen Erziehung des Volkes aktiv bei.